Ima Herta, der Podcast der Berliner Morgenpost, WM-Edition. Moin und herzlich willkommen zum 12. Tag der Fußballweltmeisterschaft in Russland. Mein Name ist Uwe Bremer. Willkommen bei der WM-Edition im Immer härter Podcast. Mir zur Seite steht der Kollege Höppner. Hallo Yannick. Hallo Uwe. Mensch, kaum bist du zurück, schon gewinnt die deutsche Nationalmannschaft wieder. Ja, zu welchem Teil der Bevölkerung gehörst du denn in der Wertung von Toni Kroos? Zu der Hälfte, die der Mannschaft von Bundestrainer Löw das Ausscheiden in der Vorrunde gewünscht hat? Gewünscht? Nein, also sicher nicht. Ich kann Toni Kroos mit seinen Worten durchaus verstehen. Der hat ja gesagt, dass viele sich gefreut hätten, wenn wir rausgeflogen wären. Ich glaube, es haben sich deutlich mehr Leute darüber gefreut, dass sie drin geblieben sind. Wenn man mal die Bilder von den Fanmeilen anguckt aus Hamburg, aus Berlin, das waren wahre Jubelstürme nach dem Treffer in der 95. Minute. Und daran sieht man eigentlich, wie viel die deutsche Fußballnationalmannschaft den Leuten hierzulande dann doch bedeutet. Ja, die Einschaltquote mit, ich glaube, 27 Millionen irgendwas, ja, also hoch in den 70er-Prozenten, war ja auch eindeutig, was das Interesse angeht. Ja, auf jeden Fall. Und man muss natürlich auch sagen, ganz zu Unrecht war die Kritik ja auch nicht. Das weiß auch Toni Kroos. Ich glaube auch nicht, dass er mit dem sachlichen Teil der Kritik ein Problem hatte. Es gab ja aber auch Spuren von, ich sage mal, Häme oder der Hoffnung, dass endlich mal das mit dem ganzen Löw-Theater, dass das vorbei sei. Insofern hatte da ja zwischen den Zeilen, denke ich, das auch schon das eine oder andere richtig eingeordnet. Ja, man hat ja eh das Gefühl, dass die WM für die deutsche Nationalmannschaft jetzt eigentlich erst so richtig losgeht. Eine der Fragen, die sich ja immer gestellt wurden, ist die Führungsspielerrolle, die mit dem Abgang von Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger ein bisschen verwaist war in der Nationalmannschaft. Hat Toni Kroos die jetzt übernommen mit seinem Freistoß, als es drauf ankam, letzter Schuss. Du liest 1-1, also nicht zurück, aber gefühlt zurück. Und Toni Kroos hat die Verantwortung genommen und hat es dann da oben in den Dreiangel auch reingezaubert, den Ball. Ist damit auch die Führungsspielerrolle ein Stück weit für ihn, die er hat? Ja, ich finde, das ist eine schwierige Frage, weil ein Toni Kroos sicherlich kein Schweinsteiger ist, zumindest in dieser Leaderrolle nicht, die Schweinsteiger hatte, der eine ganze Mannschaft mitgerissen hat vor 4 Jahren. Aber ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Spiel war für die Leader, für Toni Kroos mit seinem Tor. Man hatte das Gefühl, jetzt nach der langen Saison und dem Champions League-Titel hat er so einen Moment gebraucht, wo er richtig auch bei der Weltmeisterschaft ankommt. Und ich glaube auch, dass es für Manuel Neuer sehr wichtig war, der ja immerhin auch Kapitän ist, auch ein absoluter Leader ist. Und bei ihm hat man gesehen, dass er angefangen hat, in diesem Spiel seine Mannschaft zu pushen. Sehr positive Körpersprache. Und ich glaube, das ist etwas, was auch in den nächsten Spielen entscheidend sein wird. Also bei der vorigen Mannschaft waren es ja auch Lahm und Schweinsteiger, die sich diese Rolle geteilt haben. Also wenn man genauer hinguckt, Schweinsteiger ist erst im Laufe des Turnieres reingewachsen, weil er verletzt war und dann ja erst mal sukzessive eingesetzt worden war. Bei Neuer war am Anfang ja auch die Frage, wie fit ist er, weil er ja fast die gesamte Saison verpasst hatte. Ja, es gab ja auch Stimmen, die gesagt hat, wenn er fit gewesen wäre, hätte er den Ball im ersten Spiel gegen Mexiko vielleicht gehalten. Weiß man nicht, ist Spekulation. Aber ich glaube, dieses Spiel war für die Mannschaft, fürs Gemüt und für die Spieler, die lange verletzt oder eine lange Saison hatten, extrem wichtig. Extrem, du sagst es, unter Druck gestanden hat Joachim Löw bei diesem Spiel. Die Kommentare, dass der Bundestrainer ja nun zurücktreten müsse, waren in der einen oder anderen Redaktion schon mal vorab geschrieben vor dem Spiel am Samstag. Was bedeutet dieses 2-1 für Jogi Löw? Ja, erstmal Ruhe, würde ich sagen. Also die Frage ist wahrscheinlich eher, was wäre gewesen, wenn sie verloren hätten. Dann ja, würde der Baum jetzt brennen bei der deutschen Nationalmannschaft. Das ist nicht eingetreten und am Ende ja, hätte es eigentlich alles so wie immer. Man geht seinen normalen Gang. Wenn man es mal nüchtern betrachtet, dann ist der Sieg gegen Schweden eigentlich ein Pflichtsieg in der Gruppenphase, um in die K.O.-Runde einzuziehen. Also ich glaube, dass es wichtig war für den Zusammenhalt auch im Trainerteam von der Wirkung her, also intern wichtig. Nach außen hin wird es sicherlich die Leute, die kritisch sind, weiter bei ihrer kritischen Meinung bleiben, dass man ja eigentlich 5-1 hätte gewinnen müssen gegen die Schweden oder besser noch 5-0. Aber die Prüfsteine kommen ja noch, weil die Auswirkung im Moment ist ja, du hast das Gruppenendspiel erreicht mit dem 2-1, also mit dem ersten Turniersieg. So muss man es sehen und auch das muss man gewinnen. Gegen Südkorea wird sicherlich auch nicht einfach, oder was meinst du? Nein, also die sind immer unangenehm zu spielen, dass sie, was Einsatz angeht, Leidenschaft, immer bis zur letzten Minute voll dabei sind. Und man weiß immer gar nicht genau, warum es so schwierig ist, Räume gegen die zu kriegen. Aber das wird eine Herausforderung sein. Was mich ein bisschen wundert im Moment ist, dass Bohai, was um Sebastian Rudi gemacht wird, der Nasenbeinbruch sich zugezogen hat, der einen operativen Eingriff über sich ergehen lassen musste. Und jetzt ist die Frage, Carbonmaske oder nicht und ob er einsetzbar ist oder nicht. Ich glaube, dass die Frage, ob Deutschland weiterkommt, nicht davon abhängt, ob am Mittwoch in diesem entscheidenden Gruppenspiel Sebastian Rudi dabei ist. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Nee, ich war genauso überrascht wie wahrscheinlich viele, als ich die Aufstellung gesehen habe. Da hat sich mir als erstes mal die Frage gestellt, warum kein Gündogan, sondern ein Rudi. Da muss man. Ich würde mal sagen, um Groß ein bisschen mehr Absicherung zu geben und ihn auch in die Verantwortung zu nehmen. Groß. Ja, und da muss man Joachim Löw auch im Nachhinein sicherlich ein Lob aussprechen für. Das hat sehr gut funktioniert bis zu der Verletzung von Rudi. Aber ich glaube auch nicht, dass ein Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft jetzt in dem letzten Spiel gegen Südkorea von Sebastian Rudi abhängig ist. Ich glaube, da gibt es Fußballer, die qualitativ mindestens genauso stark sind in der Mannschaft. Ja, zumal gegen Südkorea das eintritt, was ja Trainer eigentlich überhaupt nicht leiden können, dass du im dritten Spiel zum dritten Mal eine andere Innenverteidigung haben musst. Jerome Boateng ist mit seiner gelb-roten Karte gesperrt. Ob Mats Hummels fit wird oder nicht, ist unklar. Aber klar ist, in jedem Fall wird es eine neue Innenverteidigung geben. Ja, du hast schon gesagt, es ist unklar. Ist sicherlich auch zu früh, irgendwelche Prognosen aufzustellen. Aber sollte Mats Hummels fit werden, dann wird er mit Sicherheit spielen. Die Frage ist eher, wer spielt neben ihm? Rüdiger hat ein okayes bis schwaches Spiel gemacht. Ich fand, er wirkte so, als ob ihm fehlte irgendwie so immer ein bisschen das Timing. Also er wollte immer und dann stand er einen halben Schritt weg bei den Kopfbällen oder jetzt nicht nur wegen des einen Fehlpasses, mit dem er die Schweden überhaupt erst aufgeweckt hatte. Ja, er hat sicherlich auch nicht das Selbstverständnis wie ein Jerome Boateng neben Mats Hummels oder andersrum. Da fehlt vielleicht auch ein bisschen die Abstimmung, das kann sein, aber die fehlt Niklas Süle auch. Von daher bin ich gespannt, wie sich der Bundestrainer entscheiden wird. Soll ja ein Befürworter Rüdigers sein, aber vielleicht setzt er dann auch doch noch mehr auf Süles Schnelligkeit. Ja, also und was ja irgendwie immer auch unterschätzt wird, ein rechter Fuß, ein linker Fuß, was wichtig für den Aufbau ist, der logische rechte Innenverteidiger wäre Niklas Süle, denke ich, für Boateng. Bloß wir werden mal schauen, wie der Trainer das löst. Zeit für den Querpass des Tages. Den hat uns Panama beschwert beim 1:6 gegen England. Großkick des Tages. Ja, durchaus kurios, die Panama, so sagt man es richtig, ich habe es extra nachgeguckt. Okay. haben nach dem Elfmetertor von Harry Kane zum 2:0 sich den Ball geschnappt, sind an die Mittellinie gerannt und haben einfach wieder angestoßen, ohne dass das Spiel freigegeben war. In der Annahme, sie lägen damit richtig. Vielleicht kurze Vorgeschichte dazu. Die Portugiesen haben ja es in den Raum gestellt, dass es eine Regel gäbe, die es eigentlich nicht gibt. Nämlich wenn und die Engländer auch im vorigen Gruppenspiel? Ja, wobei da nicht alle Gegner das Spielfeld verlassen hatten. Aber die Regel sollte besagen, dass wenn alle Feldspieler das Spielfeld verlassen haben, um zu jubeln, dann darf der Schiedsrichter das Spiel wieder freigeben. Ist nicht so. Panama hat es probiert. Panama ist, ich glaube, zu dritt oder viert aufs leere Tor zugerannt und hat aus 20 Metern dann aber auch nicht geschossen, sondern eigentlich eher einen Rückpass gespielt auf den englischen Torhüter. Also, kuriose Szene. Aber wir einigen uns darauf, diese Regel existiert nicht, dass mindestens ein Spieler beim Jubeln auf dem Feld sein muss, sondern das Spiel darf erst weiter wieder angepfiffen werden, wenn alle Spieler in ihrer jeweiligen Spielhälfte sind, mit Ausnahme des Anstoßenden. Ja, mich hat auch gewundert, dass die Panama sich da nicht drüber informiert haben. Ich meine, dass die Portugiesen das in den Raum gestellt haben, ist ja nun auch schon ein paar Tage her. Ja, man staunt. Eine Erkenntnis von diesem Spiel war zwei Spiele, zwei Siege. Harry Kane, 3 Tore geschossen, er führt die Torjägerliste an. Ist es so, wir haben es ja seit 1970 angewöhnt, die Engländer im WM-Zusammenhang nur mit Spott zu versehen, dass man die unter Umständen dieses Mal wirklich ernst nehmen muss? Möglicherweise. Es war natürlich nur Panama. Das wissen die Engländer auch. Und ja, ob das wirklich so ist, glaube ich, entscheidet sich auch im letzten Gruppenspiel, wenn es gegen Belgien gibt, die auch in sehr guter Form sind, die eine sehr gute Offensive haben. Und England und Belgien spielen jetzt am letzten Gruppenspieltag gegeneinander. Da wird nicht nur der Sieg in der Gruppe ausgespielt, sondern da wird vielleicht dieses Favoritenduell auch schon in erster Instanz entschieden. Ich finde es für die Trainer schwierig, weil beide Mannschaften sind durch im Sinne von, es ist klar, dass sie ins Achtelfinale einziehen. Bringst du jetzt mal deinen 13., 14. Spieler, damit du auch ein bisschen Spielpraxis hast und übst mal die Variante B, wie du spielst. Und unter Umständen wirst du dann nur Gruppenzweiter oder lässt du deine erste Kapelle anspielen und verbrauchst Körner, die dir dann unter Umständen fehlen, wenn du halt in die Knockout-Phase kommst. Ja, ist ja immer Trainersache sozusagen. Natürlich will man alle Spieler im Kader berücksichtigen und mitnehmen. Ich denke, es wird trotzdem ein interessantes Spiel. Überraschung am Sonntagabend. Die Polen sind ausgeschieden. Wieder wenig geboten, 0-3 gegen Kolumbien, die ein flottes Spiel gemacht haben. Robert Lewandowski, Bundesliga-Torschützenkönig, sang- und klanglos bei dieser WM. Eigentlich nicht weiter aufgefallen. Bist du überrascht? Ja, so halb-halb. Also ich habe zwar auf einen Polensieg gesetzt, aber als ich das Spiel gesehen habe und auch die Ausstellung gesehen habe, da muss man schon sagen, die Qualität der Kolumbianer war höher, das Spiel war besser und deswegen geht der Sieg auch vollkommen in Ordnung und damit eben auch das Ausscheiden der Polen. Am heutigen Montag gibt es 4 Spiele, wobei die beiden 16-Uhr-Partien vielleicht eher was für Fußball-Nerds sind. Russland und Uruguay stehen bereits im Achtelfinale. Die spielen um Platz 1 und 2. Saudi-Arabien gegen Ägypten, das Treffen der Enttäuschten, die sind ausgeschieden. Spannender wird es am Abend. Ja, Portugal gegen Iran und Spanien gegen Marokko sind die Partien am Abend. Und auch da geht es um den Gruppensieg. Es ist quasi ein Fernduell zwischen Portugal und Spanien, wobei ja auch der Iran noch weiterkommen kann. Ich wollte gerade sagen, die haben sich schon mal hinten reingestellt und dann 90+1 oder so ihr Siegtor geköpft, geschossen. Ich weiß gar nicht genau, im ersten Spiel. Ja, wird man sehen, ob Ronaldo auch den Iranern den Zahn ziehen kann am Ende. Yannick, vielen Dank. Vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen. Die nächste Ausgabe des Immer härter Podcasts in der WM-Edition gibt es morgen, Dienstag, ab 6 Uhr. Kommt gut durch die Woche. Bis dahin. Tschüss. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition.